Das Zureiten von Pferden, erklärte Pycroft, ist keine einfache Sache. Ich weiß nicht, was ihr Engländer für eine Methode habt. Wir im Wilden Westen, na, ich werde es euch mal zeigen. Die Pferde waren in verschiedenen Klassenzimmern untergebracht. Pycroft suchte ein Pferd aus, legte ihm vorsichtig ein Halfter an und führte es an einem langen Seil auf den Hockeyplatz. Hier ließ er es im Kreis um sich herumlaufen. Das Pferd schlug wild aus, machte aber mit. Sobald es etwas erschöpft war, verkürzte Pycroft die Leine nach und nach. Der Kreis wurde immer enger, das Pferd immer aufgeregter. Das ungewohnte Seil und die Angst vor Menschen machten es rasend. Es versuchte Pycroft zu beißen, aber Pycroft schlug ihm mit einer Gerte hart auf die Nase. Diese Prozedur wiederholte er geduldig immer wieder, bis es sich verschüchtert näher heranzerren ließ. Dann legte Pycroft ihm ein Geschirr an. Dazu musste er dem Pferd ein Vorderbein hochbinden. Schließlich spannte er es vor einen großen Holzklotz. Nun war der Teufel los. Das Pferd raste auf dem Hockeyplatz herum und der Klotz polterte hinterher. Das Tier war außer sich vor Angst. Aber allmählich wurde es müde und damit ruhiger. Pycroft brachte es dazu, im Schritt zu gehen und den Holzklotz zu ziehen. »Jetzt kommt die zweite Stufe«, gab Pycroft bekannt. »Das Pferd wird gesattelt und zugeritten. Ihr seht ja, dass ich dazu nicht die passende Figur habe. Neil wird euch zeigen, wie es gemacht wird.« Neil fiel plötzlich ein, dass er noch dringende Bauarbeiten zu erledigen hatte, und er empfahl sich eilig. »Das sieht ihm ähnlich«, höhnte David. Im nächsten Augenblick bereute er seinen Vorwitz, denn nun wandte sich Pycroft an ihn. »Zeig du's ihnen, David!« David fragte sich, ob er nicht Neil beim Zementmischen helfen müsse, aber Betty sah ihn so durchdringend an, dass er errötete. »Okay«, sagte er, hob einen Sattel auf und näherte sich dem Hengst. Die Kinder hobbelten das Pferd an und hielten es fest, während David es sattelte. Dann machte es einen großen Satz und der tapfere David sprang in den Sattel. Das heißt, er sprang, aber der Sattel war woanders. Schamröte stieg ihm ins Gesicht. Er knirschte mit den Zähnen. Kreuz und quer jagte er den Gaul über das Spielfeld, packte ihn an der Mähne und schwang sich diesmal in den Sattel. Dort blieb er eine tausendstel Sekunde lang. Er gab aber nicht auf. 16 Mal wurde er abgeworfen, aber schließlich blieb er oben. In weiten Sätzen stürmte das Ross durch die Gegend. Es war erstklassige Sattelarbeit, wie Pycroft es nannte. Dann fiel das Pferd in einen leichten Trab und die Zuschauer brachen in wilde Hochrufe aus. Das genügte, dass David sich fast den Hals brach. David erklärte sich bereit, auch die anderen Pferde zuzureiten, aber sein Angebot wurde erbittert zurückgewiesen. Die Mädchen zeigten sich ebenso erfolgreich und mutig wie die Jungen. Jean gelang es sogar, im Kopfstand auf ungesatteltem Pferd zu reiten. Nur mit Nils Pferd gab es Schwierigkeiten. Neil weigerte sich nämlich, seinen Gaul zuzureiten. Als Grund gab er an, ein Pferd sei ein edles Tier und es sei ein Verbrechen, ihm einen fremden Willen aufzuzwingen. »Mit anderen Worten, du hast Schiss«, bemerkte Bunny schonungslos. Neil lachte trotzig. »Jeder Trottel kann ein Pferd zureiten. Sowas ist ein Kinderspiel. Gebt mir einen Elefanten oder ein Nashorn, dann werde ich's euch zeigen.« »Das ist leicht gesagt«, meinte David, »wenn man weiß, dass es weit und breit keinen Elefanten und keine Nashörner gibt. Reitest du dein Pferd zu oder nicht?« »Nein, ich bin ein zivilisierter Mensch. Wenn ihr Dummköpfe Terrierjagden hoch zu Ross veranstalten wollt, bitte sehr, ohne mich, Ende.« »Du wirst wohl Zeit deines Lebens ein Feigling bleiben«, stellte Michael betrübt fest. Eines schönen Morgens bestiegen die Kinder ihre Pferde, die geräuschvoll an den Trensen kauten. Nils Pferd war von Bunny zugeritten worden. Es diente als Packpferd und trug ein Maschinengewehr. Später sollte es auch noch mit den Welpen beladen werden. Das Hunderudel befand sich in der Nähe von Saxmundham. Die Kinder, die mit Revolvern, Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren, freuten sich auf die Hundehatz. Sie galoppierten die Einfahrt hinunter und hinterließen eine mächtige Staubwolke. Kurz vor Saxmundham hörten sie Kläffen und Gebell. Sie ritten durch den Wald und kamen zu einer Lichtung. In der Schneise griff das Rudel gerade einen alten Stier an. »Drauf und dran«, flüsterte Robert. Während die Hunde mit dem Kampf beschäftigt sind, stoßen wir hinter die feindlichen Linien vor und schnappen uns die Welpen, mir nach.« Und sie galoppierten los. Alles verlief ganz glatt. Man bückte sich und hob die hilflosen Kleinen auf. Bald hatte jedes Kind zwei Welpen, doch sie quiekten kläglich und das Rudel ließ von dem Stier ab und attackierte die Reiter. »Zurück!« brüllte Michael und ritt voraus. Sie donnerten durch den Wald. Ein Schrei gellte, der Schäferhund hatte Jean angefallen und zerrte sie aus dem Sattel. Sie wendeten die Pferde und berannten das knurrende Rudel. »Lasst die Klingen springen, Freunde«, rührte Robert, und sie hieben sich einen Weg zum Kern des Geschehens. Es wurde ernst. 100 Hunde gegen 6 Kinder, von denen 2 inzwischen unberitten waren. Die Pferde von Gordon und Jean waren durchgegangen. Die Kinder schossen ihre Magazine leer. Jede Kugel fand ihr Ziel, aber zum Nachladen war keine Zeit. Jetzt konnte man sich nur noch auf die Schwerter verlassen. David köpfte eine riesige dänische Dogge auf einen Streich. Die Kinder versuchten, einen schützenden Ring um ihre gestürzten Kameraden zu bilden, aber die Hufe der ausschlagenden Pferde gefährdeten sie. »Wenn wir jetzt das Maschinengewehr hätten«, seufzte Bunny. »Es ist auf dem Packpferd«, sagte Gordon. Das Packpferd stand zitternd in sicherer Entfernung unter einem Baum. David, der viele Wildwestfilme gesehen hatte, steckte 2 Finger in den Mund und pfiff durchdringend. Das Pferd spitzte die Ohren und beließ es dabei. Die Hunde dagegen schien der Pfiff an alte Zeiten zu erinnern und sie griffen erneut an. Plötzlich packte Betty Robert am Arm. »Da!« schrie sie und zeigte in den Wald. Neil schwang sich wie Tarzan von Ast zu Ast. Er erreichte das Pferd und schnallte das Maschinengewehr ab. »Lauft!« brüllte er. Die Kinder schnappten sich Jean und Gordon und nahmen Reißaus. Das Manöver verwirrte die Hunde so sehr, dass sie für einen Moment innehielten. Dieser Moment besiegelte ihr Schicksal. Das Maschinengewehr spie rotentot und bald war der Kampf beendet. Auch den Schäferhund hatte es erwischt. Einerseits also war der Ausflug erfolgreich gewesen, aber andererseits auch wieder nicht. Man hatte nämlich während der Schlacht die Welpen verloren, bis auf 2. Diese beiden wurden schnell gezähmt, aber sonderbarerweise gelang es ihnen nicht, irgendwelche Hassgefühle gegenüber Ratten zu entwickeln. Im Gegenteil, sie verbrüderten sich mit ihnen und tollten übermütig mit den Nagern herum. Der listenreiche Gordon löste das Problem. Im Werkraum schnitzte er eine hölzerne Ratte. Als Zähne dienten Nägel. Mit dieser Ratte biss er die Hunde. Die Hunde wurden wütend und hörten auf, sich mit den Ratten zu verbrüdern. Bald war das Haus rattenfrei. Man kann nicht sagen, dass unsere Freunde besonders kriegerisch gewesen seien. Das Leben ging seinen gewohnten Gang und die Kinder baten Neil, wieder Unterricht zu geben. Eines Abends saßen sie zusammen und unterhielten sich darüber, was sie am meisten entbehrten. Neil sagte, es sei jammervoll, dass er im Werkraum keinen elektrischen Strom habe und seine Drehbänke mit dem Fuß bedienen müsse. Die Jungs lösten das Problem, indem sie einen Daimler-Motor aufstellten. Doch Neil maulte, er müsse den Motor immer erst anwerfen, bevor er anfangen könne. Da drohten die Jungs, sie würden ihm den Motor wieder wegnehmen. Pycroft murrte, es gebe keine neuen Bücher. Aber die Jungs sahen nicht ein, was daran so schlimm sein sollte. Robert sagte, am meisten fehlten ihm neue Comics und Pycroft nahm ihn mit nach London, wo sie sich ein riesiges Bündel Hefte in der Fleet Street besorgten. Gordon bedauerte, dass aus seiner akademischen Karriere nichts werden würde. »Gründe deine eigene Universität«, schlug Neil vor. »Ich werde bei dir Professor, wenn du willst.« »Es ist schade«, fuhr Gordon unbeirrt fort, »dass keiner von uns Arzt ist. Wenn zum Beispiel Betty eine Blinddarmentzündung kriegt, können wir sie nicht operieren, oder?« »Ich würde es jedenfalls erst mal versuchen«, sagte David. »Ich würde Hammer und Meißel nehmen, einen unserer versteinerten Lehrer aufhacken und nachsehen, wo sich der Blinddarm befindet.« Die anderen fanden diese Idee gut und am nächsten Morgen besorgten sie sich Hammer und Meißel und begannen ihr Anatomiestudium. Robert zerbrach 3 gute Meißel am Mathematiklehrer und gab auf. Alle fanden das Studium zu hart und die anatomischen Experimente wurden abgebrochen. Am meisten vermisse ich die Zeitungen, sagte Michael. Es wäre klasse, wieder jeden Morgen das Zentralorgan der Kommunistischen Partei Großbritanniens, den guten alten Daily Worker, zu haben. Es ist langweilig, wenn man nicht weiß, was auf der Welt passiert. Passiert denn was auf der Welt? Fragte Neil. Dabei fällt mir ein, sagte David plötzlich, was ist eigentlich aus Fritz geworden? Wir haben lange nichts mehr von ihm gehört. Peilen wir ihn doch mal an. David betätigte das Funkgerät. Fritz meldete sich und hatte große Sorgen. Die Wölfe waren auf ihrer Nahrungssuche aus den russischen Steppen bis nach Westen vorgedrungen. Fritz konnte kaum mehr vor die Tür, um sich Proviant zu verschaffen, so gefährlich waren sie. Sie streunten durch die Straßen Berlins und Fritz war ins oberste Stockwerk des Luftfahrtministeriums geflüchtet. Am meisten Kummer bereitete ihm die Ernährungsfrage. Die Kinder sprachen sich einstimmig dafür aus, ihm zu Hilfe zu eilen, und am nächsten Morgen starteten sie mit dem Luftschiff. Sie landeten auf dem Dach des Luftfahrtministeriums und sahen, wie das liebe Gesicht des alten Fritz ihnen durch ein Oberlicht entgegenstrahlte. Er war heilfroh, dass sie gekommen waren. Und als er das Essen sah, das sie mitgebracht hatten, weinte er vor Freude und gab Betty einen Kuss, woraufhin sie rot wurde und ihm sagte, er solle sich benehmen. Sie wollten ihn überreden, mit nach England zu kommen, aber er weigerte sich beharrlich. Er bat nur darum, dass sie ihn nach Murnau brächten, wo er geboren war. Sie flogen noch am selben Tag los und übernachteten in seinem Elternhaus. Draußen heulten die Wölfe. »Hier können Sie nicht bleiben«, sagte Pycroft. »Tausende von Wölfen treiben sich hier herum. Wovon wollen Sie leben? Kommen Sie lieber nach England.« Aber Fritz war zu patriotisch veranlagt und wollte sein geliebtes Deutschland nicht verlassen. Michael wusste einen Ausweg. »Wir bauen eine große Stadtmauer, die für die Wölfe zu hoch ist. Dann können sie ungestört Gemüse anbauen und sich ein paar Hühner und Schweine halten.« Fritz lächelte dankbar, meinte aber, man könne den Plan nicht mit so wenigen Arbeitern ausführen. »Vielleicht sind wir wirklich nicht genügend Leute für eine Mauer, aber wir können mit den großen Baggern, die vor der Stadt abgestellt sind, einen tiefen Graben ausheben.« Und damit begannen sie auch am nächsten Morgen. Es dauerte einen ganzen Monat, bis der Graben fertig war. Er war 8 Meter tief und 4 Meter breit. Ziemlich undenkbar, dass ein Tier ihn überspringen konnte. »Die einzige Gefahr, die jetzt noch besteht, ist, dass der Graben bei Regen einstürzt«, sagte Neil. »Oder der Regen füllt ihn mit Wasser und die Wölfe schwimmen herüber. Oder das Wasser gefriert im Winter und die Wölfe kommen übers Eis.« Die Kinder hatten das Gefühl, sich der Angelegenheit mit Anstand entledigt zu haben und brachen am nächsten Tag auf. Fritz, der Kaiser von Murnau, stand in seines Reiches mitten und winkte ihnen. »Ein netter Kerl«, sagte David. »Trotzdem wäre mir wohler, wenn er tot wäre. Wir werden bis ans Ende unserer Tage zu ihm fliegen müssen, um ihn vor den Wölfen zu retten.« »Wie ich den Mann kenne, kann er ohne fremde Hilfe nicht mehr Kartoffeln pflanzen«, ergänzte Bonnie. »Folgendes«, sagte Betty unvermittelt, »wir sollten noch nicht nach Summerhill zurück. Benzin gibt es überall. Warum fahren wir nicht um die Welt und sehen nach, ob noch andere Leute am Leben sind?« »Das fehlte noch«, grollte David. »Was meinst du, Neil?« »Nun«, räusperte sich Neil, »da bin ich anderer Meinung. Diese Reisegesellschaft beginnt mir ein wenig auf den Wecker zu fallen. Immer dieselben Gesichter, immer dieselben einfältigen Sprüche. Mir fehlt jemand, mit dem ich mich über Psychologie oder Ökonomie oder meinetwegen Golf unterhalten kann.« »Du hast doch Pycroft«, tröstete Gordon. Neil sah Pycroft an. Pycroft schlief mit offenem Mund. »Das ist zweifellos richtig«, sagte Neil, »aber mit einem Menschen, der pro Tag durchschnittlich nicht länger als eine halbe Stunde lang wach ist, lässt sich nur schwer eine ergiebige Konversation führen.« »Na bitte«, frohlockte Betty, »das spricht doch alles für meinen Plan. Wir fliegen um die Welt. Vielleicht finden wir Neger, die ganz hoch im Gebirge leben, höher als die grüne Wolke war.« »Und die versklaven wir dann«, freute sich Jean. »Oder wir fangen Affen und bringen ihnen bei, wie man Kohle und Eisenerz fördert. Neil als Tarzan der Affenmensch.« »Hurra, wir fliegen um die Welt«, jubelte Bunny. Pycroft wachte auf und meinte, er habe nichts dagegen. Über Indien könne er mindestens so gut schlafen wie über England. Man drehte den Bug des Luftschiffs nach Süden und landete kurz in Paris, um aufzutanken. Über die Alpen flogen sie in Bodennähe, um sehen zu können, ob vielleicht ein Hütejunge oder Gemsenjäger die Wolke überlebt hatte, aber nirgends bewegte sich etwas. Dann flogen sie nach Moskau und sahen, dass die Wolke während eines großen Aufmarschs der Roten Armee auf dem Roten Platz zugeschlagen hatte. Stalin stand grüßend auf der Tribüne und unter ihm standen 1 Million Männer in versteinertem Stechschritt. Robert wollte landen und ihnen einen Schubs geben, um 1 Million Männer übereinander purzeln zu sehen. Michael, der Kommunist, nannte diesen Vorschlag eine grobe Geschmacklosigkeit. Sie überquerten den Ural und flogen über Sibirien nach Japan. Nirgendwo ein Zeichen von Leben. China war ein einziger Steinhaufen. Indien bestand aus 300 Millionen dunkelhäutigen Statuen. Sie flogen nach Südafrika und fanden auch hier kein menschliches Leben vor. Sie flogen zu den Diamantenfeldern von Kimberley und die Mädchen sackten Diamanten im Werte von etwa 20 Millionen Schilling ein. »Ganz schön behämmert«, stellte Robert fest. »Wozu sollen Diamanten gut sein? Ihr könnt sie euch umhängen, aber niemand sieht, dass ihr sie tragt, außer uns, und wir werden euch bestimmt nicht bewundern, weil ihr mit teuren Klunkern protzen könnt. Frauen sind die geborenen Kapitalisten. Nicht mal jetzt legen sie ihre spezifisch bourgeoisen Wertmaßstäbe ab.« »Ein interessantes Phänomen«, schaltete sich Neil ein. »Jetzt seht ihr ein, dass Diamanten und Gold nichts wert sind. Alles Gold in Südafrika nützt uns nichts, weil wir uns nichts mehr dafür kaufen können. Die politische Ökonomie lehrt, dass der Mehrwert...« »Nein«, unterbrach Michael. »Wir wollen nichts über Werte hören. Die einzigen Werte, für die ich mich im Augenblick interessiere, sind Nährwerte. Dort unten ist eine Zitrusfarm. Ich beantrage zu landen und den Nährwert von Apfelsinen zu studieren.« Dem Antrag wurde stattgegeben. Dann flogen sie direkt nach Norden, vom Kap der Guten Hoffnung nach Kairo, nirgends eine Spur menschlichen Lebens. »Wir sind wirklich die letzten Menschen«, freute sich Evelyn. »Und was ist mit Südamerika?« gab Pycroft zu bedenken. »Die Anden sind sehr hoch, versuchen wir's da mal.« Und richtig, auf dem höchsten Gipfel der Anden fanden sie 4 lebendige Männer. Es waren Amerikaner, und Pycroft kannte sie von Zeitungsfotos. Sie waren die letzten Überlebenden der Pirolo-Bande aus Chicago. Sie waren nach Südamerika entkommen, nachdem sie die Zentralbank überfallen hatten. 4 Kassierer und 5 Kriminalpolizisten hatten dran glauben müssen. Killer waren sie. Und so sahen sie auch aus. Pirolo war italienischer Abstammung, ein dunkler, gut aussehender Mitdreißiger mit vollendeten Umgangsformen. Seine 3 Gefährten waren echte amerikanische Gangstertypen. Die Luftschiffer bemerkten sie erst, als eine Revolverkugel den Propeller traf. Pycroft sah die Gangster zuerst. Er sprach zu ihnen durch die Flüstertüte und berichtete von der Wolke und dass alle Menschen tot seien. »Auch die Kriminaler?« rief Pirolo. »Natürlich, warum fragen Sie?« Pirolo meinte dazu, er kaufe ihm den Schmus nicht ab, er lasse sich nicht klippen, die ganze Mühle wimmele von Schmiere, wenn die Mühle zu landen versuche, würde er jeden, der es wagen sollte, ihn zu nageln, ohne Umstände ausknipsen. Man beriet sich. »Ich finde, wir sollten abhauen«, schlug Betty vor. »Wenn das wirklich Gangster sind, bringen sie uns alle um.« Die Jungs waren dagegen. »Was?« schrie Michael. »Eine solche Chance sollen wir verpassen? Du tickst wohl nicht mehr richtig, Betty.« »Nur schade, dass es nicht ein ganzes Dutzend Gangster sind.« »Das ist ja alles gut und schön«, räumte Neil ein, »aber ein paar von uns sind aus dem Gangsteralter heraus. Wir finden nicht, dass unsere neue Welt durch ein paar Killer aus Chicago eine wesentliche Bereicherung erfahren würde, nicht wahr, Pycroft?« Pycroft fand es auch nicht. »Aber Neil«, rief David, »du kannst sie doch alle psychoanalysieren und anständige Menschen aus ihnen machen.« »Wenn es mir noch nicht einmal gelungen ist«, sagte Neil traurig, »aus euch anständige Menschen zu machen, wie kann ich dann einen Haufen viel älterer Schurken ummodeln?« Die Jungs wollten sich offensichtlich mit den Gangstern anlegen. Robert ergriff die Flüstertüte. »Hört mal, ihr Strolche, wir sind koscher, wir haben noch nie einen gelingt, wir sind keine Polypen und die Wolkenseibel ist auch keine linke Annonce. Lasst das Hemd an, bis wir beschäumt haben, gleich kommen die Klötze.« »Was in aller Welt hat das alles zu bedeuten?« stöhnte Neil. Das bedeutet, versetzte Robert herablassend, dass ich meine Krimis mit Gewinn gelesen habe. Die Burschen haben mich verstanden, verlass dich drauf. Die Burschen schienen ihn wirklich verstanden zu haben, denn sie nickten zustimmend. »Übersetzen Sie bitte«, sagte Neil zu Pycroft. Robert meinte, er würde die Geschichte mit der Wolke beweisen, indem er ihnen ein paar der Statuen zeigt. Stimmt's? Robert erklärte, sie müssten zur nächsten menschlichen Ansiedlung fliegen, einige versteinerte Menschen herbringen und sie mit einem Seil zu den Gangstern hinablassen. So geschah es, aber die Gangster blieben misstrauisch. David riet ihnen, in ein Dorf oder in eine Stadt zu gehen und sich mit eigenen Augen von der Richtigkeit der Wolkenseibel zu überzeugen. Die Gangster folgten seinem Rat und waren schließlich beruhigt. Pycroft landete und man machte sich bekannt. Pirolo stellte seine drei Gefolgsleute vor, zwei Kanonen Steve, Pharaoh Sargnagel und Arizona Alf. Die Männer nickten, ohne die Hände aus den Jackentaschen zu nehmen. Den Jungs war klar, dass jede einzelne Hand den Griff eines Revolvers umklammerte. »Entschuldigen Sie bitte meine Unkenntnis Ihrer Sprache«, sagte Neil, »aber Sie können Ihre Revolvergriffe ruhig loslassen. Wir sind, wie mein Kollege Robert bereits ausführte, koscher, und zum Argwohn ist nicht der mindeste Grund vorhanden.« Die Gangster hatten diese Rede offenbar nicht verstanden, und David übersetzte, »Wir stehen nicht auf Fiedel, wir hummeln nicht in eurem Laden, fatzt den Ballermann.« Die Gangster grinsten und nahmen langsam die Hände aus den Taschen. Die Mädchen machten Mittagessen und man ließ sich zum Picknick ins Gras sinken. Betty bemerkte, dass Pirolos Tischsitten vorbildlich waren, während seine Männer aßen wie das liebe Vieh. »Ich glaube, es war nicht schlecht, dass ihr gekommen seid«, sagte Pirolo, erhob sich langsam und versetzte Sargnagel einen linken Haken auf die Kinnbacke. Sargnagel fiel um und rührte sich nicht mehr. »Kneißte auf die schuppigen Steinchen, die die kleine Pizze trägt«, erläuterte Pirolo. »Ich hab's nicht gern, wenn meine Mitarbeiter bei Freunden absahnen wollen, besonders wenn es sich um so hübsche kleine Pfannen handelt.« Pirolo deutete eine knappe Verbeugung an und Evelyn errötete anmutig. Sargnagel wachte auf und aß verdrießlich weiter. Gordon fragte Pirolo nach seinen Plänen. »Ich würde gern nach Chicago zurück. Verabredung mit Big Boss Sims.« »Wer ist das?« »Hat mich bei der Zentralbank-Sache verladen«, sagte er. »Aber was nützt eine Verklopfe bei einem Versteinerten?« Pirolos Kinnlade sackte herab und er starrte Gordon an. »Ist der etwa auch versteinert? Welchen Sinn hat das Leben, wenn man niemanden mehr umpusten kann?« »Müssen Sie denn immer jemanden umpusten?«, erkundigte sich Betty. Pirolo sah sie nachdenklich an. »Es ist mir zur lieben Gewohnheit geworden, Schwester. Wie soll ich mich hier an eine Welt gewöhnen, in der es nur steinerne Kunden gibt? 957 Männer habe ich bisher umgepustet, und es war immer mein Ziel, die Tausendermarke zu erreichen.« Er verstummte mit einem kleinen Schluchzen und beobachtete unendlich traurig, wie ein Würstchen in Arizona Elfs Schlund verschwand. Betty hatte Mitleid mit ihm. Er war zweifellos ein gut aussehender Schurke. »Warum«, fragte Bunny, »werden Sie zwei Kanonen Steve genannt?« Steve grinste breit. »Ich zeig's dir. Erf, sei so gut und schmeiß eine Wurst gen Himmel.« Widerstrebend klaubte Erf die kleinste Wurst vom Teller und warf sie in die Luft. Blitzartig zog Steve seine beiden Eisen und atomisierte die Wurst. »Steve war der beste Schütze Amerikas«, kommentierte Pirolo. »Jetzt mal den Drei-Eier-Trick, Steve!« Pirolo, Elf und Sargnagel nahmen sich hier ein Ei, Steve gab ihnen ein Zeichen und sie warfen die Eier gleichzeitig in die Luft. Steve traf sie alle drei zweihändig. »Nicht übel«, gestand David, »aber können Sie das auch hintenrum mit Spiegel?« »Wie?«, fragte Steve. »Folgendermaßen. Robert und Bunny, ihr schmeißt je zwei Eier in die Luft. Jean, du leist mir deinen kleinen Taschenspiegel. Ich kann natürlich nicht gleichzeitig zwei Revolver und einen Spiegel bedienen, aber vielleicht ist Neil so freundlich, mir den Spiegel zu halten. Gut, Achtung! Eier frei!« Vier Eier zerplatzten unter Davids erbarmungslosen Kugeln und er wischte sich gelassen etwas Eigelb aus dem linken Auge. David tat, als bemerke er die verdutzten Gesichter der Gangster nicht. »Ich bin leider nicht in Hochform«, sagt er bescheiden. Aber wenn ich mehr übe, schaffe ich vielleicht auch noch Roberts 6 Eier. 6 Eier, keuchte Steve. Ausgeschlossen. Da zeigte Robert ihm, dass es sogar mit einem Schießeisen ging, und Pirolo klatschte Beifall und sagte, er habe noch nie so gute Kanonenarbeit gesehen. »Ihr Mattenfürsten habt noch einiges zu lernen«, fügte er sich an seine Männer wendend hinzu. Die Männer blickten finster, und die Kinder sahen, dass sie neidisch waren. »Und was ist mit den Pfannen?«, fragte Pirolo höflich. »Können die mit einem Ballermann umgehen?« »Toll sind wir nicht gerade«, sagte Evelyn. »Ich schaffe nur 2 Eier, aber Betty schafft 3. Aus dem Kopf stand.« »Eier sind Eier«, knurrte Sargnagel. »Wichtig ist, wie schnell man zieht.« »Ganz meine Meinung«, gab Gordon zu. »Aber das zeigt sich erst, wenn's aufs Umlegen ankommt. Es sei denn, wir hätten jede Menge Uhren, Stoppuhren, die genau die Zeit anzeigen, zu der sie getroffen wurden.« »Ihr macht doch Pudding, wenn ihr Uhren umpustet«, schnaubte 2 Kanonen Steve böse. »Eine Uhr schießt nie zurück. Wenn du aber am Mann bist und der hat eine Spritze, dann hilft kein Kobern mehr.« Er wandte sich an Gordon. »Wie wär's mit uns beiden?« »2-mal, wenn du willst«, sagte Gordon leichthin, aber die anderen traten dazwischen und meinten, es sei dumm, sich gegenseitig abzuknallen, wenn nur noch so wenige Leute auf der Welt übrig seien. »Wer würde Steve schon nachtrauern?«, fragte Gordon, und hätte Pirolo Steves Revolver nicht nach oben geschlagen, wer weiß. Es hätte jedenfalls eine Leiche gegeben. Pycroft überredete die Rivalen dazu, sich die Hand zu geben. Nach dieser sportlichen Geste beschloss man, am nächsten Tag nach Chicago zu fliegen. Fortsetzung folgt. Warum lässt du immer so unwahrscheinliche Sachen passieren? Was für unwahrscheinliche Sachen? Na, als wir zum Beispiel die Hunde jagten. Zuerst sagtest du, wir seien auf Pferden geritten, während du zu Hause bliebst. Und dann plötzlich warst du da und schwangst dich wie Tarzan von Ast zu Ast und hast uns gerettet. Warum nicht? Weil Sexmandem fast 15 Kilometer weit weg ist. Und ohne Pferd konntest du niemals rechtzeitig ankommen. Ja. Stimmt, das war sehr unwahrscheinlich. Ich bin natürlich mit dem Motorrad gefahren. Aber du sagst es, die Straßen seien mit Autos blockiert gewesen. Genau. Ja. Richtig, aber wo ein Pferd durchkommt, kommt ein Motorrad allemal durch. Ach. Wir wären auch ohne dich mit den Hunden fertig geworden. Genau. Euer Fehler ist, dass ihr zu kritisch seid. Was? Du hättest die Gangster nicht ins Spiel bringen sollen. Vielleicht bringen sie uns noch alle um. Würde mich nicht wundern. Ich bin froh, dass du sie ins Spiel gebracht hast. Eine Geschichte, in der keine Revolver und keine Maschinengewehre vorkommen, macht keinen Spaß. Du solltest vielleicht dafür sorgen, dass sie uns das Luftschiff stehlen. Das wäre das Schärfste, ja. Aber dann erobern wir es natürlich zurück und pusten sie alle um. Außer Pirolo. Er ist nett und würde es nie zulassen, dass sie uns das Luftschiff stehlen. Er sieht zwar möglicherweise nett aus, aber wenn jemand fast 1000 Menschen umgepustet hat, so spricht das nicht gerade für seine Nettigkeit. Was meinst du, Neil? Es heißt, Napoleon sei ein sehr netter Gesprächspartner gewesen. Und der hat aber weit mehr als 1000 Menschen umgepustet. Ist das Geschichte oder Psychologie? Beides. Ich weiß, dass ihr euch nichts sehnlicher wünscht als die große Abrechnung mit den Gangstern. Ferner ist mir klar, dass David und Konsorten keinen anderen Ehrgeiz haben, als mit Steve und Konsorten Schlitten zu fahren. Genau besehen bist du keinen Deut besser als Pirolo. Wir werden sie umlegen müssen. Abwarten und Tee trinken. Sie flogen nach Chicago, Pycrofts Vaterstadt, und zogen in seine Villa in einem vornehmen Vorort. Sie luden die Gangster ein, bei ihnen zu wohnen, aber das Angebot wurde dankend abgelehnt. Die Gangster entschuldigten sich mit dem Hinweis auf eine unaufschiebbare Kneipentour. Nur Pirolo nahm eine Einladung zum Abendessen für den nächsten Tag an. Die Mädchen kochten und machten ihre Sache sehr gut, wenn man bedenkt, dass ihnen nur Büchsenfleisch und Ölsardinen zur Verfügung standen. Glücklicherweise war Pycrofts Weinkeller besser sortiert. Pirolo erschien im eleganten Smoking. Neil borgte sich einen von Pycroft und mit Hilfe von 4 Kissen gelang es ihm, den Anzug einigermaßen auszufüllen. Pirolo war gedrückter Stimmung und als der Mokka gereicht wurde, erkundigte sich Bonnie, wo ihn der Schuh drücke. »Ach, das Leben hat für mich seinen Sinn verloren. Du musst zugeben, dass es für einen Mann, der durchschnittlich einen Mitbürger pro Tag umgepustet hat, unerträglich ist, nur noch von totem Gestein umgeben zu sein. Wenn uns wenigstens eine einzige feindliche Bande geblieben wäre, es ist grauenhaft. Da kommt so eine verdammte Wolke angesegelt und bringt einen schwer arbeitenden Mann um seinen ehrlichen Lebensunterhalt. Robert hüstelte höflich. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie sind eine Bande und wir sind eine Bande. Wir können uns verkrachen und die Sache ausschießen. Robert, sagte Neil hastig, macht faule Witze. Der Sinn steht uns nicht nach Schießereien. Augenblick mal, murrte Michael. Das ist vielleicht deine Meinung, aber ein bisschen Geknalle würde wenigstens etwas Leben in diese stinklangweilige Steinzeit bringen. Was meinst du, David? Ich bin dabei. Aber wie willst du einen Bandenkrieg vom Zaun brechen, wenn es nichts gibt, um das es sich zu kämpfen lohnt? Fuselhöhlen, Spielhöllen, Schmiergelder und so weiter. Das hat alles seinen Reiz verloren, seitdem man so viel davon kriegen kann, wie man will. Er verstummte und blickte mit plötzlich erwachendem Interesse auf Evelyn. Es sei denn, sagte er dann, ihr entführt eins unserer Weiber. Ich komm zuerst dran, schrie Evelyn. Ich will Gangsterbraut werden. Eigentlich haben wir unsere lieben Gäste ja immer gefoltert. Wehmütig hing Pirolo alten Erinnerungen nach. »Oh«, sagte Evelyn kühl, »ich bin nicht mehr so sicher, dass ich entführt werden möchte. Wäre es nicht ein viel besserer Grund für einen Bandenkrieg, wenn ihr das Luftschiff klaut?« »Das haben wir heute Morgen schon gemacht«, sagte Pirolo leichthin und steckte sich eine neue Zigarre an. Robert war aufgesprungen. »Lassen Sie die Pfoten auf dem Tisch, Pirolo«, sagte er drohend. »Mauern Sie?« »Oder haben Sie wirklich die Schiffschaukel abgefischt?« »Alf hat sie heute Morgen geklemmt. Ich habe keinen Ballermann dabei. Ich bin nie bewaffnet, wenn ich bei Freunden speise.« Er grinste hässlich. »Durchsucht ihn!« schnappte Robert. Gordon und Bunny durchsuchten ihn und stellten drei Pistolen sicher. »So«, fuhr Robert fort, »fang an zu sabbeln, du schräger Singvogel!« Pirolo erbleichte. »Singvogel«, japste er, »Singvogel, das mir, ich ein schräger Singvogel, ich, Pirolo, ein Singvogel, dieser Schimpf kann nur mit Blut abgewaschen werden.« Mit einer blitzschnellen Bewegung holte er aus, warf seinen Stuhl gegen die Deckenlampe und sprang aus dem Fenster. »Das«, sagte Neil, »ging zu weit. Robert, du bist ein Arschloch. Musstest du ihn einen Singvogel nennen? Was ist überhaupt ein Singvogel?« »Keine Ahnung«, gab Robert ungerührt zurück. »Ich habe das Wort in einem amerikanischen Krimi gelesen.« »Ein Singvogel«, erläuterte Pycroft, »ist ein mieser Spitzel, der ungebeten Gespräche mit anhört und über ihren Inhalt bei der Polizei singt. Einen Mann wie Pirolo einen Singvogel zu nennen, das ist, als würde man bei einem Bankett zum Ehrengast Herr Ober sagen. Wie Pirolo ganz richtig verlauten ließ, ein solcher Schimpf kann nur mit Blut abgewaschen werden.« »An deiner Stelle, mein lieber Robert, würde ich mich irgendwo verstecken oder mir eine Kugel durch den Kopf jagen.« »Einspruch«, stöhnte Robert ungehalten, »ihr wolltet einen Bandenkrieg, ich habe euch einen erstklassigen verschafft und jetzt soll ich wieder schuld sein.« »Siehst du, Schwachkopf, denn immer noch nicht ein«, ereiferte sich Neil, »dass dies kein Bandenkrieg ist? Sie haben das Luftschiff geklaut und jetzt können sie uns jederzeit in ganz kleine Stücke bombardieren.« »Und wenn sie es kaputt machen, wie kommen wir dann zurück nach England?« »Wir schwimmen«, versetzte Robert ungnädig. »Mach dir wegen des Luftschiffs keine Sorgen. Wir Jungs werden diesen Bandenkrieg führen und wir werden ihn gewinnen. Verlass dich drauf. Ein solcher Krieg erfordert gründliche Planung. Geben Sie mal den Stadtplan rüber, Pycroft. Kommt, liebe Freunde, unser Feldzug beginnt.« Da befindet sich Pirolos Hauptquartier. Gegenüber ist eine Brauerei. »Brauerei?« Neil wachte auf. Robert überging diese Unterbrechung und fuhr fort. »Diese Brauerei machen wir zu unserem Hauptquartier.« »Ich glaube«, sagte Neil, »wenn ich es recht bedenke, ziehe ich doch mit in diesen kleinen Krieg. Fahr fort, Robert, du warst gerade beim Hauptquartier.« »Heute Nacht um 11 begeben wir uns zur Brauerei. Natürlich nicht im geschlossenen Verband, sondern einzeln. Und einzeln verlassen wir die Brauerei auch wieder.« »Verlassen?« fragte Neil verdrossen. »Wir müssen von allen Seiten gleichzeitig angreifen.« »Sie werden an jedem Fenster eine Maschinenpistole postiert haben«, warf David ein. »In diesem Fall sagte General Robert, graben wir einen Tunnel. Gibt es in Chicago auch ein Wachsfigurenkabinett, Pycroft? Ja? Na prima. Wir versehen die Figuren mit Rädern und rollen sie über die Straße. So werden wir bald merken, wo sie Maschinenpistolen postiert haben. Getrennt marschierten sie zur Brauerei und berieten dort im Flüsterton über ihre Offensive. Augenblick mal, sagte Pycroft plötzlich. Wo ist Betty? Bevor jemand etwas erwidern konnte, hörte man von der anderen Straßenseite das Kreischen einer weiblichen Stimme. Entführt, wisperte Gordon angstvoll. Jetzt wird sie gefoltert. Reg dich ab, beruhigte ihn Robert. Unser Plan muss durchgeführt werden. Wenn der Mond hinter der Wolke dort versinkt, schiebt ihr die Wachsmänner hinaus. So geschah es, und dumpf schlugen Projektile in gefügiges Wachs. Abraham Lincoln, General Grant, Präsident Wilson und George Washington bissen in den Staub. Zwei Kanonen, Steve sprach durch eine Flüstertüte. »Wir wollen uns nicht an den Pfannen vergreifen. Gebt uns den kleinen Schieber, der Pirolo beleidigt hat, und ihr kriegt die Pfanne zurück. Ihr habt eine halbe Stunde. Wenn ihr bis dahin nicht gespurt habt, foltern wir die Kleine, und dann kriegt sie einen vor den Zahn.« »Bluff«, bemerkte Robert. »Das ist kein Bluff«, sagte Pycroft gefasst. »Der Bursche meint es ernst.« Neil ließ Robert einen langen, prüfenden Blick zuteil werden. »Willst du wirklich einen Mitmenschen opfern? Wie stellst du dir dein weiteres Leben vor? Nie wird dich das Gefühl verlassen, dass du, um deine elende Haut zu retten, ein unschuldiges Mädchen der Folter, ja, dem Tode, überantwortet hast.« Statt zu antworten, ergriff Robert einen Bierseidel und handhabte ihn wie eine Flüstertüte. »Hört mal, ihr Halbstarken! Garantiert ihr mir, dass ich nicht mit der Plempe behagt werde, wenn ich rauskomme?« »Darauf kannst du einen lassen«, schrie Pirolo zurück. »So schnell kriegst du keinen vor den Zahn, wenn du das meinst. Mit dir lassen wir uns Zeit. Man will ja was davon haben.« »Und wenn ich mich nun stelle, woher weiß ich, dass ihr die Pizze freilasst?« »Wir wollen die Pfanne nicht«, versicherte Pirolo. »Zu jung für uns.« »In Ordnung, bis gleich.« Robert legte seine Pistolen ab, öffnete die Tür und überquerte die Straße. Alle hielten den Atem an und erwarteten Maschinengewehrfeuer. Aber man ließ Robert passieren. Eine Tür öffnete sich und Robert trat ein. Die Tür schloss sich hinter ihm. Nun musste Betty gleich herauskommen. Betty kam nicht. Robert ist jetzt bis auf Weiteres der Held unserer Geschichte und deshalb ist es nicht mehr als recht und billig, wenn wir sie in seinen Worten wiedergeben. »Die Tür schließt sich also hinter mir«, berichtete Robert. »Man erwartet mich mit gezogenen Pistolen. Betty kauert in einer Ecke. Furcht spricht aus ihren Augen.« Pirolo starrt mich an. »Nie habe ich so viel Hass in den Augen eines einzelnen Menschen gesehen.« »Sing, Vogel«, gurrt Pirolo, seine Stimme ist von gefährlicher Süße, »du hast mich einen Singvogel genannt.« Er bricht in bitteres Gelächter aus, dann dreht er sich zu seinen Männern um und befiehlt ihnen knapp, »gebt ihm einen vor den Zahn.« Sie packen mich und wollen mich aus dem Zimmer drängen. »Macht mal Pause«, sage ich, »ihr habt doch versprochen, die Pfanne freizulassen.« Pirolo wendet sich Betty zu. »Schieß in Wind«, befiehlt er und weist ihr die Tür. Aber Betty umklammert plötzlich seinen Arm. »Ich kann nicht weg«, stammelt sie. »Warum nicht?«, fragt er und stößt sie barsch von sich. »Weil ich liebe dich, Pirolo.« Pirolos Mund klappt auf. Er starrt Betty an. »Du bist Meschugge«, sagt er, »und viel zu jung. Wie alt bist du überhaupt?« 9, Betty lächelt kokett, »aber ich fühle mich wie 19.« Pirolo mustert sie, und ein Lächeln breitet sich auf seinen Zügen aus. »Geht klar«, sagt er, »du willst meine Schnalle.« »Ich richte das Wort an Betty wie folgt. Du fiese Verladerin«, sage ich mit tiefem Ekel in der Stimme. Arizona Elf zieht mir eins über, und als ich wieder zu mir komme, merke ich, dass ich mich in der Führerkanzel des Luftschiffs befinde. Ich bin an einen Stuhl gefesselt. Vor mir sitzt Sargnagel mit einer Knarre in der Hand. »Na, fahrt ihr mit mir Schlitten?«, frage ich, und er grinst. »Wir fliegen sogar. Pirolo wird so hoch fliegen wie möglich. Über der Brauerei lässt er dich fallen. Dann können deine Kumpels Wiedersehen mit dir feiern. Na schön, es gibt schlimmere Todesarten. Ich freue mich jedenfalls, dass du mein Bewacher bist und nicht Arizona Alf oder zwei Kanonen, Steve. Wieso? Ich hab was gegen Ratten. Vorsicht, ja? So kannst du nicht über meine Kollegen sprechen. Ich schnalze verächtlich mit der Zunge. Kollegen? Sowas nennst du Kollegen? Wie viel hast du bei der Zentralbankkiste abgestaubt? Einen Riesen. Warum? Ich lache ironisch. Einen Riesen? Lumpige 1000 Dollar? Sag den anderen, sie sollen mal die Taschen ausleeren, wenn du sie siehst. Ich vertraue meinen Kollegen. Okay, sage ich. Dann verschwende ich meine Worte. Aber sag nachher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich verstumme. Kurze Zeit später erscheinen Steve und Alf. Sargnagel sieht sie an und ich bemerke den Schatten eines Verdachts in seinem Blick. »Hast du meine Lulle für mich, Steve?« fragt Sargnagel. »Für dich immer«, sagt zwei Kanonen Steve und greift in seine Jackentasche. Erstaunen huscht über sein Gesicht, als er mehrere Packen Banknoten hervorholt. Auf den Banderolen war klar und deutlich »Zentralbank Chicago« zu lesen. »Komisch«, sagt er und starrt auf das Geld. »Ja, komisch, was?« höhnt Sargnagel. Er dreht sich zu Arizona Alf um, greift in die Jackentasche und bringt ein weiteres Bündel Geldscheine zum Vorschein. Mit fliegenden Fingern blättert er sie durch. 60 Riesen«, haucht er andächtig. »Das hat jemand gefingert«, schreit Steve. »Das ist eine Bilderbuchverlade.« Er funkelt mich an. Ich versuche, so unschuldig wie möglich reinzuschauen. »Was sind schon ein paar Riesen?«, frage ich besänftigend. »Kaufen kannst du dir sowieso nichts dafür. Vergiss das Ganze, Sargnagel. Du glaubst, dass der Kies was mit eurem Bruch zu tun hat, weil Zentralbank Chicago draufsteht? Ich kann dich ja verstehen, aber tu mir einen Gefallen und vergiss es.« »Das sagst du«, knurrt Sargnagel. Er hat einen eigentümlichen Gesichtsausdruck und verlässt plötzlich die Führerkanzel. »Dann geht es rund.« »Du hast uns die Salatblätter in die Tasche gesteckt«, röhrt Steve, und beide hämmern mit ihren Fäusten auf mich ein. »Benehmt euch mal wie Erwachsene«, sage ich zwischen den Hieben. »Ich bin doch kein Zauberkünstler. Wie soll ich an die Zentralbanknoten gekommen sein? Ich war nie in Pirolos Büro.« »Der Boss hat kein Büro«, meint Alf. »Na schön, du hast gewonnen«, gebe ich zu. Ich sehe aber, dass sie einen kurzen Blick wechseln. »Das würde der Boss nie tun«, schnaubte Steve. Aber in seinem Schnauben schwingt Zweifel mit. Pirolo tritt ein. Wut verfärbt sein Gesicht. »Was ist hier los? Ihr solltet dieser Trainer einen vor den Zahn geben. Warum ist er nicht ohnmächtig?« Steve richtet das Wort an Pirolo. »Wir sind hier nicht im Kindergarten«, sagt er übellaunig. »Und wir sind auch keine Prügelspezialisten von der Kripo. Wir sind anständige Revolvermänner.« Pirolo packt ihn am Schlawittchen. »Der Boss bin immer noch ich. Ich habe das Sagen.« Steve fliegt durch die Tür. Er folgt ihm und Pirolo wendet mir seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu. »In ein paar Minuten gehst du über Bord. Weißt du, was das heißt?« »Sicher. Das heißt Tod. Ich kann ja nicht fliegen. Bin ja kein Singvogel.« Mir ist klar, dass es hirnverbrannt ist, so etwas zu sagen, aber es rutscht mir einfach so heraus. Wie ein Berserker stürzt er sich auf mich und drischt auf mich ein. Als ich wieder zu mir komme, spüre ich, wie jemand meine gefesselten Hände berührt. »Psst, kein Wort«, höre ich Betty mir ins Ohr flüstern. Sie zerschneidet mir die Fesseln. Es ist stockfinster und etwas gleitet in meine Hand. Es ist eine Automatik. »Warum haben Sie mich nicht über Bord gekippt?«, flüstere ich. »Ich weiß es nicht. Sargnagel hatte Streit mit Alf und Steve. Einer von ihnen ist tot. Ich weiß nicht wer. Ich habe lediglich eine Leiche aus dem Luftschiff fallen sehen.« »Gut, dann sind es nur noch drei. Wenn Sargnagel nicht die Leiche war, ist er auf meiner Seite. Jetzt geht's los.« Ich krieche zur Tür. Ich will gerade die Hand auf die Klinke legen, da geht die Tür auf und Steve kommt rein. »Flossen hoch«, sage ich ganz eiskalt und stoße ihm eine Knarre in den Wanst. Er hebt brav seine Patschhändchen. »Wir beide haben noch eine kleine Rechnung offen«, sage ich. »Es ging da oben um schnelles Ziehen und du warst der Meinung, dass eine getroffene Uhr noch nichts beweist.« »Stimmt auffallend«, sagt zwei Kanonen Steve. »Und eben deshalb«, sage ich, »schießen wir diesmal richtig.« Ich nehme die Pistole aus dem Schulterhalfter und lege sie auf den Tisch. Meine Pistole lege ich dazu. Ich nehme die Hände hoch und erkläre die Spielregeln. Wenn die Dame los sagt, geht's los. Kapiert? Kapiert. Ohne mich umzuwenden, befehle ich Betty, los zu sagen. Und nun, ich hab's geschafft. Das Loch in seinem Herzen war eine Augenweide. Da waren's nur noch zwei, sage ich zufrieden. Nun zu Pirolo. Pirolo ist im Führerhaus, davor steht Sargnagel mit einem Ballermann. Hoch damit, sage ich. Sargnagel grinst nur. Glaubt man ja nicht, dass ich den Verlader auch noch beschütze. Ich warte nur, dass er rauskommt. Sargnagel, du bist ein echter Meißel, ein wahrer Freund. Aber dies hier ist meine Beerdigung. Pirolo ist mein Bier. Sargnagel zuckt die Achseln. Wie du willst, Hombre, lächelt er und tritt beiseite. Hallo, Singvogel, brülle ich, komm raus und mach dein Testament. Wir werden alle zusammen unser Testament machen, schreit Pirolo und plötzlich sackt das Luftschiff ab. Wir fallen auf die Fresse, aber ich springe auf wie ein geölter Blitz und stemme mich mit der Schulter gegen die Tür zur Flugkanzel. Die Tür gibt nach und ich erwische einen Streifschuss an der Schulter. Ich sehe, wie Pirolos Gesicht mich anbleckt, sehe, wie seine Kanone todbringendes Blei spuckt. Aber in einem abstürzenden Luftschiff ist seine Hand nicht so sicher wie die meine. Ich setze ihm zwei Schönheiten direkt zwischen die Augen. David legte später ein Pik Ass auf die Wunde, ergreife das Höhenruder und ziehe den Vogel wieder hoch. Eine Sekunde später wäre er auf der Brauerei zerschellt. Soweit Roberts Bericht. Die Geschichte geht nächste Woche weiter. Fortsetzung folgt. Nicht viel los mit der Geschichte. Die ganze Sache mit den Gangstern war ein einziges Jerry-Cotton-Plagiat. Das stimmt. Jerry schafft es auch immer, dass sich die Ganoven gegenseitig umbringen, weil sie glauben, der andere hätte sie verladen. Ich fand es nicht gerade heroisch, mich sagen zu lassen, dass ich Pirolo liebe. Das war doch gerade raffiniert von dir. Du musstest dir doch schnell was ausdenken, um da bleiben und Robert helfen zu können. Ja, als wenn ich Bettys Hilfe gebraucht hätte. Ich fand die Geschichte doof. Warum hatten zwei Kanonen, Steve und Arizona Alf, plötzlich die Taschen voller Banknoten? Genau. Ich möchte annehmen, dass Robert diesen Vorgang erklären kann. Ich hab's. Ich habe ihnen das Geld zugesteckt, als sie mich in ihrem Hauptquartier herumschubsten. Und woher hattest du die Scheine? Kein Schimmer. Woher hatte ich die, Neil? Das ist eine lange Geschichte, aber ich will es kurz machen. Du wusstest, dass die beste Methode, eine Bande zu bekämpfen, die ist, bei ihren Mitgliedern gegenseitiges Misstrauen zu säen. Genau. Du wusstest ferner, dass sie wegen des Überfalls auf die Zentralbank geflohen waren. Folglich bist du auf dem Weg zur Brauerei heimlich bei der Bank vorbeigegangen. Das wurde in der Geschichte aber nicht klar. Himmel noch mal! Kann ich denn gar nichts eurer Vorstellungskraft überlassen? Nächstes Mal werde ich eine Geschichte erzählen müssen, die etwa so klingt. Es war Sommer und das Gras war grün. Auf den Bäumen wuchsen Blätter. Pycraft sah sich das Haus an. Ein Haus ist etwas, in dem Menschen wohnen. Und sagte mit seinem Munde und so weiter. Jetzt ärgerst du dich, weil du weißt, dass es eine klägliche Geschichte war. Und das Allerkläglichste war die Sprache der Gangster. Hör zu, Kobergesicht. Fatz die spitzen Sprüche, sonst setze ich die Lampen, weil Robert mit den Flocken einen Hasen gezogen hat. Und sowas will ein Meißel sein. Du weißt doch gar nicht, was ein Meißel ist. Sie beschlossen, nach Summerhill zurückzufliegen. Zunächst wollte Sargnagel nicht mitkommen, aber als ihm David seine Zukunft in düsteren Farben auszumalen begann, wurde er unsicher. Hör zu, Sargnagel, du bist zwar hart im Nehmen, aber bist du hart genug, um auf die Dauer nur zwischen toten Steintypen herumzulatschen? Sowas nervt einen. Irgendwann kriegst du den großen Rappel und dann ballerst du auf alles, was sich nicht bewegt. Niemand, mit dem du sprechen kannst. Niemand, mit dem du wetten kannst. Niemand, mit dem du Schlitten fahren kannst. Sargnagel, du wirst in Chicago versauern. Sargnagel wankte sichtlich. Nur noch versteinerte Schicksen in Chicago, warf Gordon ein. Sargnagel musterte die Schicksen, besonders Betty. Ich glaube, ihr habt recht, Kumpels. Ich komme mit über den großen Teich. So kam Sargnagel nach England. Sie gewannen ihn bald lieb und quetschten ihn über seine Vergangenheit aus. Wodurch wurden Sie zum Killer? Fragte Betty, die eine bemerkenswerte Vorliebe für ihn entwickelt hatte. Sargnagel grinste. »Je nun, ich weiß nicht. Ich war früher Cowboy in Texas und eines Nachts beim Pokern. Ich wusste, dass falsch gespielt wurde und dass Joe ein Auge die Karten gezinkt hatte, aber ich konnte ihm natürlich nichts beweisen. Also lehne ich mich auf meinem Stuhl zurück und spreche zu ihm wie folgt. Einer von uns beiden versucht, mich zu bescheißen. Ich möchte keine Namen nennen, aber wenn mir das nicht sofort aufhört, haue ich dem Betreffenden auch noch das andere Auge aus dem Gesicht. Well, ich zog schneller als Joe und hatte auch prompt das Aufgebot des Sheriffs auf dem Hals. Deswegen ließ ich mich in Chicago nieder. Dort musste ich verschiedenen Bullen einen vor den Zahn geben und Pirolo wurde auf mich aufmerksam. »Welche Aufgaben versahen Sie in Pirolos Firma?«, fragte Neil. »Schießen.« »Feinde der Firma?« »Nö, ich musste auch gute Freunde umpusten. Geschäft ist Geschäft. Pirolo wollte zum Beispiel, dass ich Bill Johnson fertig mache, sagte, $10 würden dabei herausspringen. Bill, wende ich ein, ist mein bester Kumpel. In diesem Fall, sagt der Boss, kriegst du 20. Da habe ich's Bill mit einer abgesägten Schrotflinte besorgt.« »Sie haben einen Freund für $20 erschossen?« kreischte Gene fassungslos. »Ich weiß, ich hätte 40 verlangen sollen«, grübelte Sargnagel reumütig. »Hatten Sie denn gar keine Gefühle, als Sie das taten?« »Doch, ein bisschen lasch war ich schon. $10 habe ich für Blumen angelegt. Bills Beerdigung hat eine Stange Geld gekostet. Eins muss man Pirolo lassen. Er schmiss die nobelsten Beerdigungen von ganz Chicago.« Neil und die Mädchen fanden diese Denkweise schauderhaft. Den Jungs schien sie in Ordnung. »Sehr anständig, dass er einen Kranz zu Bills Beerdigung geschickt hat.« Bunny nickte beifällig. »Da sieht man mal wieder, dass jeder Mensch seine guten Seiten hat.« Summerhill war inzwischen noch baufälliger geworden. Chads Armhaltung hatte durch den Westwind sehr gelitten und seine Kleidung hing in Fetzen an ihm herunter. Betty und Jean verbrachten einen ganzen Vormittag damit, ihm eine schottische Tracht anzuziehen. Neil bemängelte, man trage zum Golf keinen Schottenrock. Sargnagel hingegen hatte viel Spaß an Chads neuen Kleidern. Immer wieder kam er vorbei und schüttete sich aus vor Lachen. »Ein Macker mit Matratze im Gesicht trägt einen Fummel!« Der Hockeyplatz sah aus wie ein Wäldchen und die Nahrungsfrage wurde zum echten Problem. Kartoffeln und Gemüse wucherten wild, aber Gras und Unkraut machten ihnen Konkurrenz. Neil meinte, man müsse jetzt Ackerbau betreiben und die Kinder holten Traktoren und pflügten den Garten um. Sargnagel bewährte sich als Metzger, er schlachtete und tranchierte Schafe und Rinder. Aber auch dies wurde immer schwieriger, denn die Zootiere hatten sich fleißig vermehrt. Panther, Tiger und Löwen durchstreiften das Land. Von den schottischen Pferden waren nur noch ein paar auf dem Hockeyplatz verstreute Knochen übrig geblieben. In die Stadt konnte man sich nicht einmal mehr bei Tageslicht wagen. In Garretts Autoreparaturwerkstatt hatten die Tiger ihr Lager aufgeschlagen, während sich die jungen Löwen in Titlows Gemischtwarenhandlung tummelten. Dann, eines windigen Morgens, löste sich das Luftschiff aus seiner Verankerung. Sie konnten ihm nur noch nachblicken, wie es in Richtung Ipswich davonschwebte. »Das«, fasste David zusammen, »gibt uns den Rest. Jetzt sind wir hier lebenslänglich gefangen.« Das Funkgerät begann zu quäken. Es war Fritz. Seine Stimme klang verängstigt. »Die Wölfe sind über den Graben und durch den elektrischen Drahtzaun herübergekommen. Ich sitze schon seit 4 Tagen auf dem Kirchturm und habe nichts zu essen. Helft mir!« Sie sahen sich verzweifelt an. »Ihm bleibt nur der Tod«, seufzte Pycraft. »Uns auch«, meinte Neil. »Ohne Luftschiff?« »In Martlesham gibt es eine Menge schneller Bomber«, überlegte Michael. »Wo ist das?«, fragte Sargnagel. »Armeeflughafen, etwa 25 Kilometer von hier.« »Das könnte man zu Fuß schaffen«, sagte Evelyn. Es blieb ihnen nichts anderes übrig. Und so erreichten sie Woodbridge. Der Flughafen befand sich ganz in der Nähe. Die Bomber waren mit Planen abgedeckt und gut erhalten. »Mensch, wir sind Idioten«, schrie Bunny plötzlich. »Warum?«, erkundigte sich David. »Jetzt haben wir uns so abgestrampelt, um herzukommen, und keiner von uns kann mit einem Flugzeug umgehen.« »Das dachte ich auch die ganze Zeit«, gestand Betty. »Ich wollte nur nichts sagen.« »Na, wenn schon«, meinte Robert. »Ansehen kostet nichts.« Die Kinder inspizierten die Maschinen, dann schoben sie einen der Bomber, ein ganz neues Modell, aus dem Schuppen und tankten ihn auf. »Probier den Vogel mal aus, Gordon«, meinte Robert beiläufig. Und Gordon sah schnell woanders hin. »Wir sollten das Los entscheiden lassen, wer zuerst fliegt«, vermittelte Evelyn. Der Vorschlag wurde angenommen und mit zitternder Hand zog jeder einen Grashalm aus Sargnagels schwieliger Faust. Bunnys Grashalm war der kürzeste. Schweiß netzte seine Brauen. Er ging von einem zum anderen und schüttelte jedem die Hand. Nach einigen knappen Anweisungen, was mit seinen Habseligkeiten zu geschehen habe, bestieg er das Cockpit. »Kontakt!« brüllte er. Der schwere Vogel setzte sich in Bewegung. Bunny rollte zweimal im Kreis, drehte die Maschine gerade gegen den Wind und hob ab. Er winkte. »Was Bunny kann, können wir auch«, rief Michael. Jeder besorgte sich ein Flugzeug und nacheinander flogen alle himmelwärts. Die Jungs wetteiferten miteinander und bald flogen sie Loopings und Sturzflüge, allerdings meistens unfreiwillig. Bunny gab ihnen ein Zeichen und in V-Formation steuerten sie Summerhill an. Nach einer glatten Landung auf dem Hockeyplatz stürmten sie unter Bunnys Führung ins Haus, um Meldung zu machen. Bunny mit 8 Mann angetreten, um Fritz zu retten. Pycroft und Neil sagten, sie würden nicht mitkommen. »Warum nicht?« fragte Bunny. Neil schlug vor Bunnys Blick die Augen nieder. »Jemand muss sich um den Garten kümmern.« »Dazu braucht man mindestens 2 Mann«, fügte Pycroft hastig hinzu. Bunny seufzte voller Verachtung. »Je älter und nutzloser ihr werdet, desto mehr Angst habt ihr um euer Leben. Vorwärts, Leute! Die Welt gehört der Jugend!« »Ihr könnt ja funken, wenn ihr Hilfe braucht«, sagte Neil zuckersüß. »Pah!« explodierte Bunny und führte seine Schwadron zu den Bombern. Nachmittags erreichten sie Murnau und landeten innerhalb der Einfriedung. Wie ein Rasender schwenkte Fritz auf dem Kirchturm eine Fahne. Dann kam er herunter, um sie zu begrüßen. Er war mager, bleich und verängstigt. Sie gaben ihm schnell etwas zu essen. »Wo sind denn die Wölfe?« fragte Jean. »Sie kommen nur nachts. Seht ihr da die kaputte Stelle am Graben? Da sind sie durchgekommen, als es regnete.« Sie sagten, er solle doch mit nach England kommen und ergriff den Vorschlag bereitwillig auf. Michael machte einen enttäuschten Eindruck. »Aber wir wollten doch die Wölfe bekämpfen. Wir haben genug Bomben, um Tausende von ihnen in die Luft zu sprengen.« Sargnagel stocherte unschlüssig in seinem letzten Zahn. »Bomben«, entfuhr es ihm verächtlich, »Bomben sind Kacke. Zu leicht, keine saubere Arbeit.« »Was willst du damit sagen?« fragte Bunny. »Jede laue Träne kann einen Wolf bombardieren. Kein Risiko dabei. Aber ein ganzes Wolfsrudel mit dem Ballermann umpusten, das ist Sport.« »Sargnagel hat recht«, sagte Betty. »Wir bleiben über Nacht und erwarten Sie mit unseren schieren Revolvern.« Fritz hatte Angst. »Nein, nein, es sind zu viele. Und sie werden von einem großen Wolf angeführt.« »Wer hat Angst vom großen Wolf?« sang Michael, »aber ich glaube doch, wir sollten die Maschinengewehre aus den Flugzeugen holen, vorsichtshalber.« Sie verschanzten sich an der Stelle, wo der Graben eingebrochen war. Die Maschinengewehre wurden aufgestellt, Dunkelheit senkte sich über die Szene, lautlos warteten sie. 10 Uhr, 11 Uhr, Mitternacht, 1 Uhr, 2 Uhr. Sie warteten bis zum Morgengrauen und kein Wolf erschien. Eine sehr enttäuschte Gesellschaft nahm in missmutiger Stimmung das Frühstück ein. Sie sahen Fritz prüfend und vorwurfsvoll an. »Der Flugzeuglärm muss sie vertrieben haben«, sagte er zaghaft. Robert entschied, »wir werden es heute Nacht noch einmal versuchen.« Aber am Nachmittag kam eine Nachricht von Neil über Funk. »Pycroft verschwunden, kommt sofort zurück, Neil.« Mit Höchstgeschwindigkeit flogen sie nach Summerhill zurück. Fritz flog mit Sargnagel und sie trafen Neil völlig aufgelöst an. »Ich war gerade beim Kohlpflanzen«, berichtete er. »Pycroft lag wie üblich im Gras und hielt mir Vorträge, wie man es macht. Plötzlich hörten wir vom Hockeyplatz her lautes Brüllen. Es klang wie Löwengebrüll. Also rannte ich ins Haus, um ein Gewehr zu holen. Als ich zurückkam, war Pycroft weg.« »Keine Fußspuren?« fragte David. »Hast du die Zigarettenkippen mit dem Mikroskop untersucht? Hast du den Tatort vermessen? Irgendwelche Fingerabdrücke?« »Kein Löwe ist groß genug, um Pycroft zu verschleppen«, entschied Jean. »Ich habe das dunkle Gefühl«, bekannte Sargnagel, »dass Neil mit Pycroft eine kleine Spazierfahrt gemacht hat.« »Neil ist Schotte«, grinste Michael. »Er würde ihn nicht zu einer Spazierfahrt mitnehmen, sondern zu einem Spaziergang. Aber warum sollte er das?« »Ihr könnt mich totschlagen, aber Pycroft war immerhin Millionär. Wäre nicht der erste Millionär, der spurlos verschwindet«, meinte Sargnagel. »Seien Sie nicht töricht«, schnappte Neil. Wenn wir wollten, könnten wir jetzt alle Millionäre sein. Alles Gold der Bank von England könnte unser sein. Aber wozu? Außerdem verlieren wir hier kostbare Zeit mit Quatschen, statt nach Pycroft zu suchen. Sie suchten das Gelände ab, erfolglos. Sie achteten auf Blutflecken, Fußspuren, Indizien, nichts, keine Spur von Pycroft. »Ich fürchte«, sagte Bunny, »er befindet sich bereits in irgendeinem Löwen.« »Löwe, das ist eine Idee«, frohlockte Michael. »Gib mir mal die Karre.« Er schwang sich auf ein Fahrrad und verschwand in Richtung Aldeburgh. Im weißen Löwen fand er Pycroft. Pycroft schlief tief und fest. »Das war eine ziemlich billige Auflösung des Rätsels«, ließ sich Robert am selben Abend vernehmen. »Da reißt man uns nun aus einer Schlacht mit Wölfen, nur um einen Mann aus der Kneipe abzuholen. Das war unfair. Meine Meinung, eine massive Verlade. Ohne uns hatten Neil und Pycroft Schiss, und da haben sie sich diese Entführungsgeschichte ausgedacht, damit wir früher nach Hause kommen.« Die beiden Männer protestierten heftig gegen eine solche Unterstellung, aber einige Tage lastete dieser Verdacht auf ihnen. Das Leben wurde immer langweiliger. Die täglichen Pflichten empfanden sie in zunehmendem Maße als lästig. Man musste Essen kochen und sauber machen. Fließendes Wasser gab es schon lange nicht mehr, denn das städtische Wasserwerk war außer Betrieb. Man musste sich das Wasser aus einem alten Brunnen holen. Auch fehlte es an Zerstreuungen. »Die Welt ist wirklich langweilig«, begann Evelyn. »Sie wird jeden Tag langweiliger.« »Wir existieren«, ergänzte Pycroft. »Das ist alles. Ich glaube nicht, dass wir lange genug leben, um eine neue Generation hervorzubringen. Alles gleitet uns aus der Hand. Die Kinder sollten Berufe erlernen. Fritz zum Beispiel könnte ihnen etwas über Elektrizität beibringen. Und was geschieht stattdessen? Man blödelt herum und bombardiert Dörfer, bekämpft Tiere, pflanzt ein paar Kartoffeln und Möhren. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr euch nicht ein bisschen am Riemen reißt, werden andere Lebewesen die Zivilisation an sich reißen. Früher dachte ich, die Ratten würden es schaffen, gab Michael zu, aber sie haben den Kampf aufgegeben. Wirklich? Fragte Gordon. Wir sehen nicht mehr viel von ihnen, aber vielleicht sind sie in den Untergrund gegangen. Vielleicht tauchen sie eines Tages zu Millionen aus ihren Löchern auf und schleppen alles weg. Nein, wandte Neil ein, sie sind zu klein. Mit schwereren Gegenständen werden sie nicht fertig. Ich glaube eher, dass sich die Menschenaffen etwas einfallen lassen. Daran, gestand Michael, habe ich nie gedacht. Tarzan, sie sind schwer genug, sie sind groß genug, sie haben Hände. Aber nur sehr wenig Verstand, sagte Bunny. »Das macht nichts«, entschied Neil. »Auch der Mensch hat mit nur sehr wenig Verstand eine Zivilisation aufgebaut. Die Menschenaffen haben Mut und Kraft. Ich für meinen Teil bin froh, dass es in England keine gibt und dass sie nicht den Ärmelkanal durchschwimmen können.« »Wie dem auch sei«, meinte David, »es wäre interessant zu erfahren, was sie so treiben. Wir können ja mal die Bomber besteigen und nach Afrika fliegen.« »Unmöglich«, protestierte Robert. »In Afrika gibt es nicht genügend Treibstoff, wenn wir nun das Luftschiff nicht verloren hätten.« Er dachte nach. »Mensch, ich hab's! Wir können es mit den Bombern suchen!« Die Kinder waren begeistert und flogen am nächsten Morgen los. Jean fand das Luftschiff in der Nähe von Cambridge. Sein Anker hatte sich an einem Kirchturm verhakt. Es schien noch heil zu sein. Jean bestieg das Schiff und steuerte das gute Stück nach Hause. Es herrschte allgemeine Hochstimmung und man beschloss, nach Afrika zu fliegen, um die Menschenaffen zu studieren. »Vielleicht finden wir das fehlende Glied zwischen Affe und Mensch«, sagte Bunny. »Was, noch eins?« fragte Betty und sah David schelmisch an. David errötete und gab ihr einen kleinen vors Ohr. »Ab jetzt wird unsere Geschichte vielleicht ein wenig unglaubwürdig klingen, aber das liegt daran, dass Geschichten, die das Leben schreibt, selten so gut sind wie Nils Geschichten.« Kurz, die Affen hatten begonnen, eine neue Zivilisation zu errichten. Gordon war der Erste, der es sah, als sie Kenia überflogen. »Da unten, da arbeiten Männer!« Es sah so aus, als schleppten sich mehrere Männer mit einem Baumstamm ab. Durch die Ferngläser erkannten sie, dass es sich um Gorillas handelte. Sie stoppten die Maschinen und schwebten über der seltsamen Baustelle. Die Affen schauten erstaunt hoch und verdrückten sich im Urwald. Kurze Zeit später kamen sie wieder heraus und fuhren mit ihrer Arbeit fort. Hin und wieder gönnten sie dem Luftschiff einen Blick, in dem sich Angst und Neugier mischten. »Was tun die da?«, fragte Neil. »Sie haben Sägen und Äxte«, antwortete Michael. »Sie müssen das von den Menschen abgeguckt haben.« Die Affen hatten den Baum anscheinend mit einer Schrotsäge gefällt, aber jetzt wussten sie nicht, was sie mit ihm anfangen sollten. Einige hieben mit Äxten auf ihn ein, andere sägten ziellos an ihm herum. »Sie äffen nur die Menschen nach«, brummte Pyecraft, »haben nicht genug Verstand, Werkzeuge sinnvoll zu gebrauchen.« »Trotzdem ist mir das alles unheimlich«, fand Betty. »Sie suchen etwas, und wenn sie lange genug suchen, werden sie es auch finden.« Der Neandertaler war ihnen auch nicht sehr weit überlegen, als er die Steinaxt erfand. »Seht euch mal den Großen da an. Der scheint der Anführer zu sein. Wie er die anderen herumkommandiert. Hier haben wir bereits die Anfänge des kapitalistischen Systems, eine herrschende Klasse. Hui, was für ein riesenhaftes Vieh. Ein Glück, dass ich jetzt nicht da unten bin.« Sie schauderte. »Seht euch das an«, sagte Neil. »Scheint es gleich wirr, so hat es doch Methode.« Shakespeare. »Ich glaube, sie machen ein Boot. Warum würde der Bursche da sonst mit der Axt den Baum aushöhlen? Fliegen wir weiter und sehen, was die anderen machen. Später können wir zurückkommen und feststellen, was aus dem Baum geworden ist.« Sie flogen weiter und sahen bald eine Gruppe, die versuchte, aus Ästen ein Haus zu bauen. Ein Affenjunge saß auf der Erde und zündete Streichhölzer an. »Sie haben das Feuer entdeckt«, rief Bunny. »Das wird Ihnen aber auch nicht weiterhelfen. Wenn die Streichhölzer alle sind, werden Sie nicht wissen, wie man neue herstellt. Und dieser Kindskopf hockt herum und verschwendet Streichhölzer. Sie haben das Feuer wohl doch noch nicht entdeckt.« »Hoppla!« Die Ursache dieses Ausrufs war ein plötzliches Aufflammen. Ein Streichholz, achtlos beiseite geworfen, hatte das trockene Gras entzündet. Die Gorillas heulten erschreckt und hangelten sich an Ästen empor. Ein großer Affe allerdings sprang wieder zu Boden und schlug mit einem Palmwedel auf die Flammen ein. »Gar nicht so dumm«, sagte Neil. »Hört auf mich! Die Affen werden die Welt erobern. Es sei denn was? Es sei denn, wir kämen ihnen zuvor.« »Wir könnten sie ganz leicht ausrotten«, schlug Robert vor. »In Europa haben wir genügend Bomben, um jeden einzelnen Affen der Welt von der Landkarte zu fegen.« »Eingebildete Neidhammel«, tadelte Pyecraft. »Selbst haben wir nicht den Grips, eine Zivilisation auf die Beine zu stellen, und andere wollt ihr auch nicht ranlassen. Ich finde, wir sollten mit vereinten Kräften zuschlagen.« »Vereint mit Affen?«, japste David. »Warum nicht? Wir könnten ihnen einiges beibringen.« »Die bringen uns höchstens um«, bibberte Betty. »Schnell, etwas höher. Für meinen Geschmack sind wir zu nah dran.« Sie betätigte das Höhenruder. Nichts geschah. »Uns geht das Helium aus«, stöhnte Pyecraft. Er wurde bleich. »Wir sinken.« Fortsetzung folgt. Es wird ja langsam aufregend. Aber in Wirklichkeit können Affen sowas natürlich nie schaffen. Ja. Nee. Das Schlimmste an Nils Geschichten ist, dass er immer aus anderen Geschichten klaut. Stimmt. Jetzt klaut er aus Tarzan. Ach ja? Was wisst ihr denn schon von Tarzan? Wollt ihr etwa behaupten, dass das auch eine Geschichte über euch und eine neue Zivilisation war? Ich habe es langsam satt, Perlen vor die Säue zu werfen. Perlen? Eicheln, wenn überhaupt. Jetzt können wir nie mehr nach Summerhill zurück. Wir können ja das zerbrochene Helium nicht reparieren. Helium ist ein Gas. Man bekommt es nur in Amerika. Und deshalb können wir nie wieder mit dem Luftschiff fliegen. Außer du gehst nach Amerika und bringst einen Reservekanister Helium mit. Genau. Auf jeden Fall war es dumm, das Zeug zu verlieren. Jetzt sitzen wir hier bei den Affen. Wie sollen wir da je wieder wegkommen? Du könntest einen heiraten und dich in Kenia niederlassen. Na danke. Kenia? Bist du sicher, dass es in Kenia Menschenaffen gibt? Natürlich. Drei ehemalige Schüler von mir sind nach Kenia ausgewandert.